Protokolle 23.1. Um die Völker an Gehorsam zu gewöhnen, muss man sie zur Bescheidenheit erziehen. Daher muss die Erzeugung von Luxuswaren eingeschränkt werden. Dadurch werden wir die Moral verbessern, die durch den Wetteifer in der Prunksucht verdorben wurde. Protokolle 23.2. Wir werden die handwerkmäßige Arbeit wieder fördern, um die Großindustrie zu schädigen. Dies ist auch deshalb notwendig, weil die Fabrikbesitzer oft, wenn auch unbewusst, ihre Arbeiter in regierungsfeindlichem Sinne beeinflussen. Protokolle 23.3. Ein Volk, das sich nur dem Kleingewerbe hingibt, kennt keinen Arbeitsstillstand. Es ist mit der bestehenden Gesellschaftsordnung fest verknüpft und unterstützt daher die Regierung. Arbeitslosigkeit ist die größte Gefahr für die Regierung. Für uns wird die Arbeitslosigkeit ihre Rolle ausgespielt haben, sobald die Macht in unseren Händen ist. Protokolle 23.4. Die Trunksucht wird ebenfalls gesetzlich verboten und als Verbrechen gegen die Menschheit bestraft werden, weil der Mensch unter dem Einfluss des Alkohols zum wilden Tiere wird.